hab geglaubt, du wärst hergekommen, um dich mit mir zu freuen. Du hast gedacht, ich wär hilflos ohne dich, und alleine würde ich meinen Mut bald bereuen. Doch wenn ich dir sage, schau her, ich hab dich nicht enttäuscht, siehst du gar nicht richtig hin und lässt mich stehen, warum kannst du mich nicht lieben, wie ich bin? Ja, du hast recht, auf mich ist auf keinen Verlass, ich vergess meine Pflichten. So bin ich halt, ich hab Hunger nach Glück, ich greif nach dem Augenblick, ich kann nicht verzichten. Ich will's auch nicht, das Kind, das ich gewesen bin, steckt noch immer in mir drin. Und es fragt wie ich, warum kannst du mich nicht lieben, wie ich bin? Ich such nach dir und kann dich nicht erreichen. Ich sprech mit dir, doch du hörst mir nicht zu. Und das Schlimmste ist, ich weiß nicht warum. Es gibt kein Zurück, denn ich muss nun meinen eigenen Weg gehen.